1. Nachdem Jesus sein Reden beendet hat, verließ er Galiläa und begab sich in das Gebiet von Juda jenseits des Jordans. 2. Große Menschenmengen folgten im Dorfing, und heilte es in diesem Ort. 3. Einige Pharisäer hörten sich im, in auf die Probe zu stellen, und fragten, ob es einem Mann erlaubt sei, seine Frau aus beliebigem Grund zu entlassen. 4. Erwidet Jedoch, hat nicht gelesen, dass Kopfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau erschaffen hat? 5. Und fugte hinzu, die Schuld word ein Mann Vater und Mutter verlassen, sich seiner Frau anschließen, und die beiden werden ein Fleisch sein. 6. Folglich sind sie nicht lange zwei, sondern ein Fleisch, was Gott also zusammengefügt hat, soll kein Mensch trennen. 7. Daraufhin fragten sie ihn, warum hat Mose dann befohlen, einen Scheidbrief auszustellen und die Frau zu entlassen? 8. Da antwortet ihnen, Mose hat euch aufgrund ihrer Herzenshartigkeit erlaubt, ihr Frauen zu entlassen, ihr Sprunglich war dies jedoch nicht der Fall. 9. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlast, es sei den wegen sexueller Unmoral, und ein anderheiratet, begett Ehebruch. 10. Die Jünger sagten zu ihm, wenn die Beziehung zwischen Mann und Frau der Art geregelt ist, dann ist es nicht ratsam zu heiraten. 11. Erwidet ihnen, nicht jeder kann dies Aussage verstehen oder annehmen, sondern nur diejenigen, denen es gegeben ist. 12. Denn es gibt Menschen, die von Geburt an unfähig zur Ehe sind, ander Worden von Menschen dazu gemacht, und wieder ander haben sich selbst dazu entschieden des Himmelreichs willen. Wer dies Wort verstehen kann, der Moge sie verstehen. 13. Danach werden keine zu ihm gebracht, damit ihnen die Hand auflegen und für sie bieten Moge, die Jünger jedoch wiesen die Lut zurecht. 14. Jesus aber sagt, lass die keine zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn Menschen wie sie gehören zum Himmelreich. 15. Nachdem ihnen die Hand aufgelegt hat, zog von dort weiter. 16. Und sie, ein Mann traten in Herren und fragte, Gutter Meister, was muss ich Guts tun, Uges Leben zu erlingen? 17. Erwidet ihm, warum fragst du mich nach dem Guten? Neiner ist Gut. Wenn du jedoch ins Leben eingehen möchtest, halte die Gebot. 18. Der Mann fragte, Welch Gebot? Jesus antwortet, du sollst nicht toten, nicht die Ehebrechen, nicht stehlen, kein falsches Zunisabelgen. 19. Ehre deinen Vater und deine Mutter und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. 20. Der Young Mann sagt zu ihm, all dies habe ich befolgt, was fällt mir noch. 21. Jesus erwidert ihm, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. 22. Als der Young Mann dies hört, ging traurig weg, denn bisa sevjel reichtum. 23. Jesus sagt daraufhin zu seinen Jüngern, Warlich, ich sage euch, es ist schwierig für einen Reichen, in das Himmelreich zu gelangen. 24. Und ich sage euch nochmals, es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelohr zu gehen, als für einen Reichen, in das Reich Gottes zu gelangen. 25. Als die Jünger dies horten, wären sie zutiefst bestürzt und fragten, wer kann dann überhaupt geretet werden? 26. Jesus blickte sie an und sagt zu ihnen, für Menschen ist dies unmoglich, doch für Gott ist alles moglich. 27. Daraufhin antwortet Petrus und sagt zu ihm, sie, wir haben alles aufgegeben und sind dir gefolgt. Was wird uns hier belohnung sein? 28. Jesus erwidert ihnen, Warlich, ich sage euch, die mir gefolgt seid, werdet in der neuen Welt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, ebenfalls auf Zwölf Thronen sitzen und die Zwölf Stamm Israels richten. 29. Und jeder, der Hauser, Bruder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Felder meines Namens willen verlassen hat, werd ein Vielfachs davon empfangen und Uges Leben erben. 30. Doch wir, die jetzt die ersten sind, werden die letzten sein, und die letzten werden die ersten sein.